Wir beginnen mit neuer Predigtserie. Hoffnungsvoll. Das ist nicht schön? Hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll. Das ist genau das, was heutzutage und, mich und dich inspirieren soll, ermutigen soll in dieser seltsamen, besonderen Zeit. Also das passt genau zu uns jetzt. Und die Weihnachtstage, wenn die Menschen zu Hause verbringen werden, sie werden in kein Restaurant gehen können. Womöglich werden sie sich mit Familie gar nicht treffen können. Wer weiß, was von oben noch kommen wird. Aber weißt du, es gibt eine Hoffnung bei dir und bei mir. Und hier zeigt sich der Unterschied. Überhaupt alle diese Tage, alle diese Monate, dieser ganze seltsame Jahr, ich sage seltsam, aber tatsächlich ist das sehr wichtig, dieses Jahr. Ich weiß davon. Und diese Offenbarung habe ich am Anfang des Jahres bereits gesagt, wo noch keiner über den Virus was gehört hat. Aber ich wusste es in meinem Herzen und ich habe das hier gesagt und habe das aus meinem Herzen freigesetzt. Das war ein prophetisches Wort, dass dieses Jahr absolut anders sein wird. Es wird sehr ein unruhiges Jahr sein. Global, auf der ganzen Welt. Ich habe selber nicht verstanden, was ich gesprochen habe. Ich wusste nicht wie, aber ich sprach das raus. Und Gott hat diesen Plan, echte Christen zu rütteln, zu schütteln, sie zu den echten Werten zurückzubringen, von jeder Falschheit wegzugehen. Und genau dazu braucht man diese Zeit, wo plötzlich die Menschen aufgehört haben, in die Gemeinden zu gehen. Ihr könnt euch bestimmt erinnern, diese 3 Monate. Das war ein Test. Das war eine Prüfung auf die Echtheit. Bist du ein echter oder bist du ein falscher Christ? Написано, Библия говорит, апостол Петр говорит, что время начаться суду с дома Божия. Und die, es gibt eine Bibelstelle, wo Petrus gesagt hat, dass der Gericht Gottes mit von in der Gemeinde beginnt. Да, с его церкви. Also es fängt mit seiner Kirche an. Бог начинает свою церковь проверять, прежде чем Gott, он начнет. Fängt erst einmal seine Gemeinde zu prüfen, bevor er andere anfängt. Прежде чем он начнет разбираться с этим миром. Bevor er sich anfängt, mit dieser Welt auseinanderzusetzen. Amen. Amen. И огонь написано испытает дело каждого. Und es steht geschrieben, dass das Feuer das Werk von jedem prüfen wird. Кто на чем строил. Wer auf was gebaut hat. И там есть категория сена. Und es gibt dort Kategorie vom Stroh, дерево, vom Holz, камень, vom, серебро, vom Stein, vom Silber, золото. Vom Gold. Эти категории здесь в зале тоже могут присутствовать. All diese Kategorien können hier in diesem Saal sein, и vorstellig по всей глобальной церкви. Und in der ganzen globalen Gemeinde. Есть сено. Es gibt Stroh, есть дерево, es gibt Holz, есть камень, es gibt Stein, есть серебро, es gibt Silber, есть золото, und es gibt Gold. И огонь проверяет, кто на чем строил. Und das Feuer prüft, wer auf was gebaut hat. Серебро, сено или солома. Ob das vielleicht Stroh ist, das wird verbrennen. Дерево чуть-чуть подольше огонь просто подержи, 2 месяца подержи das, огонь. Das Holz hält es ein wenig mehr aus, ungefähr 2 Monate, und dann ist es auch weg. Дерево тоже, да? Das Holz auch. Камень, если будет трясти, он будет должен стоять, по крайней мере. Und das, der Stein, wenn man den erschüttern wird, der wird auf jeden Fall stehen bleiben. Он будет черный, но он будет стоять. Der wird schwarz sein, aber der wird fest stehen. А что чистое становится? Aber was ist dann sauber? Was что wird dann становится sauber? Дороже? Was wird dann wertvoller? Серебро и золото. Silber und Gold. С этим испытанием мы должны быть еще дороже в глазах Божьих. Mit dieser Prüfung, mit dieser Test müssen wir noch wertvoller werden in den Augen Gottes. И даже вот сейчас маленький тест, когда мы сейчас сидели, вернее стояли и поклонялись. Auch jetzt dieser kleine Test, wo wir standen und Gott angebetet haben. Когда тебе вроде как рот закрыли, да? Und es kommt dir so vor, als ob dir jemand deinen Mund zugemacht hat. Это проверка на поклонение, тест. Nein, das ist auch ein Test, eine Prüfung auf deine Anbetung. Могу ли я поклоняться в духе? Kann ich denn Gott im Geiste anbeten? Умею ли я это делать? Kann ich das machen? Поклоняться на молитве на языках? Bin ich fähig in in den Zungensprachen in Anbetung zu sein? Когда традиции уходят, понимаешь, вот эти привычные вещи ломаются. Weißt du, wenn die Traditionen weggehen, wenn diese gewöhnlichen Dinge zerbrechen? Это хорошо. Das ist gut. Потому что тогда настоящее остается. Dann bleibt nur das Echte übrig. Amen. Du musst сказать, Amen. Kannst du Amen sagen dazu? Yeah, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Gib Gott eine große Ehre. Это хороший год. Das ist ein guter. И представляешь, это уже граничит с чудом, но у нас в церкви никто не заболел. Вот stell dir vor, das grenzt schon an Wunder, aber in unserer Gemeinde ist noch kein Mensch an Corona erkrankt. Es grenzt schon an Wunder, fast, oder? Amen. Ich denke, das ist schon Wunder. А? Это уже чудо. Вообще никто в церкви вообще не заболел. Кругом там люди на карантинах. Noch kein einziger ist der Gäste Gemeinde an Corona erkrankt. Überall sind Menschen unter Quarantäne. Господь великий, а? Der Herr ist groß, oder? Amen. Amen. Продолжай верить, и ты не заболеешь. Glaube weiter und du wirst nicht krank werden. Вообще нас это время не колышет в том плане, вот что как überhaupt люди diese, боятся чего. Überhaupt diese Zeit, die macht nicht so viel in uns aus, wenn die Menschen so viel Angst haben außen. Вообще. Überhaupt nicht. Даже финансово отношения. Amen. Sogar im finanziellen, in der finanziellen Sicht. По крайней мере, в моем бизнесе он вырос даже этот год. Zumindest in meinem Business ist es sogar mehr geworden. Так Библия говорит. So sagt das die Bibel. Что во время голода Исаак получил в 100 крат больше. Dass in der Hungerzeit der Isaac hundertfach mehr bekommen hat. А я получил. Und ich habe es bekommen. Может, не в 100, но в vielleicht nicht 100, aber Господь, он обещал, он верен. Und wenn der Herr verspricht, dann ist er treu. Amen. Amen. Поэтому hoffnungsvoll. Deswegen hoffnungsvoll. Amen. Amen. Великое преимущество иметь живую веру. Ein großer Vorteil und Vorrecht ist, einen lebendigen Glauben zu haben. Живую веру. Einen lebendigen Glauben zu haben. И это время как раз оно для того, чтобы показать, живая вера. Und diese Zeit ist dafür gedacht, um zu zeigen, ob du einen lebendigen Glauben hast. Или мертвая вера. Oder einen toten Glauben. Живая надежда. Eine lebendige Hoffnung. Hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll. Или мертвая надежда. Oder eine tote Hoffnung. Знаешь, есть люди, такая пословица есть. Es gibt so einen Spruch. Надежда умирает последней, да? Dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Die Hoffnung stirbt zuletzt, говорят. То есть вот все они попробовали, и в конце еще есть такая маленькая надежда, но она тоже умирает. Also die haben schon alles ausprobiert und am Schluss bleibt nur so eine kleine Hoffnung übrig. И она тоже может умереть. Und die kann auch sterben. Na, это у них так. Na, aber das ist nur bei denen so. Это у них так. Das ist nur bei denen so. Скажи, у них. Sag, bei denen. У них. Bei denen. Ты можешь громко. У них. Du kannst es laut sagen. Bei denen. Но не у меня. Aber nicht bei mir. Но не у меня. Aber nicht bei mir. Скажи, подними руку, если можешь. Steck хочешь. Mal deine Hand nach oben und sag. Не у меня. Nicht bei mir. Amen. Amen. Не у тебя. Nicht bei dir. У нас надежда не умирает вообще. Bei uns stirbt die Hoffnung niemals. Niemals. Моя тема сегодня называется «Надежда, которая никогда не умирает». Und mein Thema heißt heute «Hoffnung, die niemals stirbt». Niemals stirbt. Amen. Amen. Я уже могу поставить точку и идти домой. Ich kann schon jetzt einen Punkt setzen und nach Hause gehen. Надежда, которая никогда, никогда, никогда не умирает. Eine Hoffnung, die niemals, niemals, niemals stirbt. Пока мы будем на земле, solange wir auf der Erde sein werden, у нас будет живая вера, werden wir einen lebendigen Glauben haben и живая надежда. Und eine lebendige Hoffnung. А когда мы придем на небеса, und wenn wir in den Himmel kommen, там уже надежда не нужна. Dort brauchen wir keine Hoffnung mehr. Вера не нужна. Wir brauchen dort keinen Glauben потому mehr. Что мы уже увидим, weil wir schon sehen werden, то, во что мы верили, an das, was wir geglaubt и на haben, что мы надеялись, auf was wir gehofft haben. И там остается уже любовь. Und dort bleibt nur die Liebe übrig. Вера, надежда, любовь. Glaube, Hoffnung und die Liebe. Но любовь из них, aber die Liebe von denen drei, больше, ist größer. Потому что она остается и в вечности. Weil sie auch in der Ewigkeit bleibt. И она никогда, und sie wird niemals, не перестает. Sie hört niemals auf. Даже в вечности. Auch in der Ewigkeit. И поэтому наша вечность, deswegen unsere Ewigkeit, можно назвать Paradies. Kann man als Paradies benennen. Потому что это будет вечная любовь. Weil das eine ewige Liebe sein wird. Вокруг тебя будут те люди, um dich herum werden die Menschen sein, которые настоящие победители, die echte Kämpfer sind, die echte Gewinner sind, которые прошли через все, die durch alles durchgegangen sind, которые были верные Богу и людям до конца, die Gott und Menschen treu waren bis zum Schluss, которые любили и любят Бога, die lieben und haben, die, haben Gott geliebt, Иисус там будет. Dort wird Jesus sein. Поэтому это будет парадис. Deswegen wird es ein Paradies sein. Что может быть лучше, когда тебя вокруг все любят и ты любишь всех? Was könnte besser sein, als wenn alle Menschen um dich herum dich lieben und du alle liebst? Это рай на земле, правда? Das ist ein Paradies auf den Erden. Когда два человека на земле любят друг друга. Wenn zwei Menschen auf der Erde einander lieben. Это уже парадис. Das ist bereits Paradies. А когда миллиарды людей будут. Aber wenn Milliarden von Menschen, которые все любят друг друга, einander lieben werden, и которые любят Господа, die den Herrn auch lieben, и которых всегда обнимает Бог, und die immer Gott umarmt, это никак иначе, как Парадис. Das ist nichts anderes als Paradies. Amen. Amen. Эй, это вечность будет. Das wird eine Ewigkeit sein. Ewigkeit wird es dauern. Wow. Знаешь, поэтому Иисус говорит, радуйтесь. Deswegen sagt Jesus, freut euch. Потому что имена ваши записаны на небесах. Weil eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Это главный повод для радости. Das ist die, der wichtigste Grund für die Freude. Amen. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я когда думаю об этом, мне хочется прыгать. Wenn ich darüber nachdenke, möchte ich springen vor Freude. Мне очень сложно во время прославления стоять просто так. Also mir fällt es schwierig, einfach so während dem Lobpreis zu stehen. Мне нужно двигаться, мне нужно прыгать. Ich muss mich bewegen, ich muss springen. Когда я думаю об Иисусе, мне хочется танцевать. Wenn ich über Jesus nachdenke, dann möchte ich tanzen. Потому что есть такая сила в Духе Святом. Weil es gibt so eine Kraft im Heiligen Geist, die heißt Freude. Halleluja. Halleluja. А почему иногда бывает трудность вот такая, как ну, люди депрессивные бывают? Wieso gibt es solche Schwierigkeiten wie zum Beispiel Depressionen? И христиане унылые бывают. Und es gibt verzagte, traurige Christen. Христиане это нонсенс, но они бывают. Das ist Nonsens, aber die gibt es. Traurige Christen, да? Das sind traurige Christen. Бывает. Das gibt's manchmal. Я тоже был. Ich war. Был. Ich war. Был. Ich war. Не сейчас, был. Nicht jetzt, aber ich war. И это бывает почему? Wieso passiert das? Потому что есть вот столечко веры. Weil es gibt so wenig Glauben. Да, и как раз вот чуть-чуть дальше посмотреть, не хватает веры. Und wenn man ein wenig weiterschaut, dann fehlt etwas. Вот тогда печально. Dann ist es traurig. Потому что вот веры настолько хватает. Denn es reicht nur so wenig Glauben. И не хватает заглянуть дальше. Und man schafft nicht nach hinten, nach weiterzuschauen. Это как два друга смотрят матч футбольный. Das ist матч футбольный. Das ist dasselbe, wenn zwei Freunde schauen sich ein Fußballspiel an. Da, da. Und eine ist ein Fan von seinem Team. Сидит печальный, потому что гол забили. Der sitzt so und ist total traurig, weil ihm ein Tor geschossen а worden ist. Ему говорит, эй, расслабься! Und der andere sagt zu ihm, hey, du, entspann dich mal. Это запись на видео. Das ist eine Videoaufzeichnung. Наши победили. Unsere haben gewonnen. Понимаешь? Verstehst du? Наши победили в конце уже ясно, записано. Also unsere haben am Schluss schon gewonnen, das ist schon aufgeschrieben. Наших не просто больше, они еще победили в конце. Von uns sind nicht nur mehr, sondern die haben auch am Schluss gewonnen. Вот здесь написано. Denn da steht es geschrieben. Amen. Там в конце написано. Amen. Dort steht es am Schluss geschrieben. Мы победили уже. Wir haben schon am Schluss gewonnen. И уже это видео просто оно играет сейчас, понимаешь? Und dieses Video, die spielt einfach jetzt nur durch. А ты думаешь, о, не, не, там матч еще идет, да-да. Und du denkst dir so, nee, da läuft noch das Spiel. Не, уже все записано. Nein, es ist alles schon niedergeschrieben. Halleluja. Halleluja. Господь, спасибо. Danke dir, Herr. Hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll. Ich liebe das. Halleluja. Я люблю это. Amen. И чем больше ты с Господом, und je mehr du mit dem Herrn bist, desto mehr Überzeugung, радости, Freude, силы, Kraft жизни, in deinem Leben. Господом, je länger oder je mehr ich mit dem Herrn die Zeit habe, verbringe, desto mehr und ein stabiles, so ein stahlharte Freude habe ich. Арматуры такие внутри, уверенности, das радости. Sind solche Werkzeuge, es ist einfach stahlharte Freude. Ja, so ein Pfosten. Halleluja, so ein Stahlpfosten in mir, der wie Freude ist. Je länger du im Herrn bist, desto überzeugter wirst du. Desto freudiger wirst du. Du wirst fröhlicher sein in allem. Один пример. У каждого человека есть выбор. Und ein Beispiel. Jeder Mensch hat eine Wahl. Да. Скажи, Wahl. Sag mit mir eine Wahl. Eine Wahl. Eine Wahl. У тебя есть две пары очков. Du hast zwei Paar Brillen. Oh, я не ношу очки, носишь. Du kannst sagen, naja, ich trage keine Brille, doch? No, да, даже две пары. Sogar zwei. Okay. Okay. Первая пара очков. Das erste Paar von dem Brillenpaar. Очки недостатка. Das sind die Brillen des Mangels. Да. Это некрасивые очки. Das sind keine schönen Brillen. Du schaust darin nicht so schön aus. Ты не очень хорошо выглядишь. Безобразно выглядишь. Einfach schrecklich. В этих очках. Hässlich. Du schaust hässlich aus in dieser Brille. Все плохо. Denn es ist alles schlecht. У меня недостаток. Ich habe einen Mangel. Я не совсем хорош, так как я должен быть. Ich bin nicht so gut, wie ich sein sollte. Bin nicht gut genug für das und für jenes. Да, ich bin nicht gut genug. Ага, и вот особенно если ты с утра посмотрел в сети. Besonders wenn du in der Früh in die Social Media bist. Ist так gelaufen bereits. Тогда уже твой день уже все закончился. Потому что ты понял, что кто-то там на Мальдивах отдыхает. Weil du verstanden hast, jemand ist dort auf Malediven und macht Urlaub. Ты здесь в своей дыре. Und du bist da in deinem Loch drin. Кто-то на Феррари ездит, а ты на Опеле ездишь. Jemand fährt Ferrari und du fährst Opel. И ты уже загрузился по полной в соцсетях. Und du hast dich schon voll aufgeladen durch die Social Media. Потому что, друзья, сравнение всегда автоматически ведет тебя к несчастному состоянию. Denn meine Freunde, ein Vergleich mit den anderen führt dich automatisch in das Negative. Да, любое сравнение. Jeglicher Vergleich. А это постоянно происходит в Инстаграме. Und das geschieht die ganze Zeit im Instagram oder Facebook. И поэтому эти вещи делают больных. Deswegen machen diese Dinge aus den Menschen kranke Menschen. Это факт, социально. Und das ist eine Tatsache. Okay. И поэтому okay. Вот эти очки, Mangel, vom Mangel. Deswegen diese Brille des Mangels. Weg damit. Schmeiß sie weg. В топку их. Schmeiß sie in den Müll. Есть другие очки. Es gibt andere Brille. А в этих очках ты красавец. Und in diesen Brillen bist du ein schöner Mensch. Хочешь знать, какие очки? Willst du, was das für eine Brille ist? Hey. Ну подними руку, она поднимается hey. Еще. Kannst du da die Hand hochheben oder kann es nicht? Kannst du das nicht mehr? Это очки избытка. Das ist eine Brille des Überflusses. Yeah, у тебя избыток. Hey, du hast Überfluss. И за что я могу быть благодарен, я спрашиваю. Und wofür себя. Kann ich dankbar sein, frage ich mich. Знаешь, есть два магических вопроса. Weißt du, es gibt zwei magische Fragen. За что я могу быть сегодня благодарен? Wofür kann ich heute dankbar sein? И второй вопрос. Und die zweite Frage. За что я еще могу быть благодарен? Wofür kann ich noch dankbarer sein? Oder worüber kann ich mich noch freuen, да? Okay, worüber kann ich mich noch freuen? Да. Я уже сейчас радостный, я уже сейчас благодарный. Ich bin schon jetzt fröhlich, ich bin schon jetzt dankbar. Но я мыслю еще дальше. Aber ich denke weiter. Знаешь, есть разница между zufrieden sein. Es gibt einen Unterschied zwischen Zufriedenheit, zufrieden sein. И unglücklich. Und unglücklich. Есть состояние, du bist unzufrieden. Es gibt so einen Zustand, du bist unzufrieden. Aber ich bin glücklich. Aber ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ja, ich счастливый. Aber unzufrieden. Но недовольный. Ja, ich хочу больше. Ich will mehr. Павел говорит, я стремлюсь к цели. Der Paulus sagt, ich strebe nach meinem Ziel. Он говорит, в принципе, у меня все классно. Er sagt, im Prinzip geht's mir gut, ich habe alles. У меня небеса ждут. Der Himmel wartet auf mich. Но я стремлюсь к цели. Aber ich strebe mich nach diesem Ziel. Ich laufe mein Leben und ich strecke mich nach vorne, denn ich habe ein Ziel. Ich bin noch unzufrieden. Ja, еще недоволен. Aber ich bin total glücklich. Но я совершенно счастливый. Happy in Jesus, in allem, was ich habe. Я счастливый в Иисусе, в всем, что я имею. Понимаешь эту четкую разницу, да? Verstehst du diesen klaren Unterschied? Итак, когда у тебя эти очки избытка. Also wenn du diese Brille des Überflusses Ты видишь все красиво. Du siehst dich alles schön. Вау, как красиво. Вау, es ist alles so wunderschön. Вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау. Скажи вау. Sag mit mir вау. Амен. Амен. И вдруг все становится красиво. Und plötzlich wird alles schön. Даже вот когда серая погода. Sogar wenn draußen ein graues Wetter steht. Амен. Амен. Знаешь, есть люди, они все время куда-то хотят уехать. Weißt du, es gibt Menschen, die wollen immer irgendwo hinfahren. Да, и там всегда лучше. Und dort ist immer besser. Там, где-то далеко. Dort, ganz, ganz weit weg. Там счастье. Dort ist das Glück. Там, наконец-то, я увижу жизнь. Dort werde ich endlich mein Leben leben. А что здесь за жизнь? Was ist hier für ein Leben? Вот там, в Австралии. Aber dort in Australien. Там кенгуру прыгают. Dort springen Kängurus. А здесь коровы жуют. Und hier... Коровы одни. Und hier kauen nur Kühe. Не хочу коров, хочу кенгуру. Hier sind laute Kühe. Ich möchte keine Kühe, ich möchte Kängurus haben. Да. И когда он прибывает в Австралию, und wenn nach Australien kommt, ему уже хочется куда-нибудь в Африку. Dann möchte irgendwo anders hin. Möchte jetzt там plötzlich слоны, nach Африка. Dort sind Elefanten. Слоны, хочу слонов. Ich will Elefanten. Понимаешь мысль, да? Verstehst du meinen Gedanken? Есть такая очень классная фраза. Es gibt so eine tolle Phrase. Millionen wert. Die ist Millionen wert. Красота. Schönheit в глазах смотрящего. Ist in de, ist, in den Augen des Betrachters. Amen. Die Schönheit liegt in den Augen des Betrachters. Красота не где-то там. Die Schönheit ist nicht irgendwo dort. Красота здесь. Sondern die ist hier. В глазах. Die ist hier in den Augen. Который смотрит. Die schauen. И ты утром встал. Und du stehst in der Früh auf. Можешь видеть слякоть на улице. Du kannst draußen schlechtes Wetter sehen. Серость. Du kannst dort graues Wetter sehen. И сказать опять дождь. Und sagen, es schon wieder regnet es. Или ты можешь посмотреть на капли дождя. Oder du kannst auf die Tropfen des Regens sehen. Как они сверкают. Wie sie glitzern. Und du denkst dir so, wow. Какая красотища. Was, wie wunderschön das ist. А завтра солнце. Und morgen ist Morgen kommt die Sonne raus. Скажешь, wow. Und dann kannst du sagen, wow. Какое солнышко. Was für eine Sonne. Мы видим в глазах смотрящего, извиняюсь. Wir, в глазах wir, смотрящего. Also красота. Wir sehen die Schönheit mit den Augen des Betrachters. Amen. Amen. Когда ты живешь из недостатка. Wenn du aus dem Mangel heraus lebst. Вот эти очки недостатка. Wenn du diese Brillen des Mangels anhast. Это очень опасно, друзья. Das ist sehr gefährlich, meine Freunde. Знаешь, если бы это не было, ну, важно, я бы не говорил об этом. Weißt du, wenn das nicht so wichtig wäre, würde ich davon nicht sprechen. Но это очень опасно. Aber es ist sehr gefährlich. Носить очки вот такого постоянного видения недостатка. Solche Brille des Mangels immer zu haben, immer zu tragen. Потому что это будет притягивать в твою жизнь недостатка. Denn das wird in dein Leben auch den Mangel anziehen. Когда ты смотришь и видишь недостаток, wenn du siehst und du siehst den Mangel, концентрируешься на недостатке. Du konzentrierst dich auf den Mangel. Ты притягиваешь недостаток в свою жизнь. Du ziehst den Mangel dein ganzes Leben lang an. И ты становишься более несчастным. Und du wirst noch mehr und noch mehr unglücklicher. Когда же ты смотришь глазами такими вот Избытка. Wenn du mit den Augen des Überflusses siehst, ты притягиваешь избыток. Du ziehst auch den Überfluss an. Удивительнейшая вещь. Das ist eine erstaunliche Sache. Я сейчас знакомлюсь все больше и больше общаюсь с бизнесменами. Ich lerne jetzt noch mehr Geschäftsmänner kennen. Знаешь, очень интересно видеть. Und es ist sehr interessant zu sehen, как они приходят к истинам Библии. Wie sie zu den Wahrheiten aus der Bibel kommen. Без Библии. Ohne Bibel. Не зная Библию. Obwohl sie die Bibel nicht kennen. Они говорят о десятине. Sie sprechen über den Zehnten. Одна женщина говорит, eine Frau sagt, я поняла, нужно давать десятину на дела хорошие, не в церковь, она говорит, на дела хорошие. Sie hat gesagt, ich habe begriffen, dass ich meinen Zehnten nicht in die Gemeinde, aber für gute Werke ausgeben möchte. Она просто про церковь не знала. Sie wusste noch nichts über die Gemeinde. Она говорит, если я не отдаю 10% на хорошие дела, sie sagt, wenn ich meine 10% nicht für die guten Werke gebe, я заметила закономерность. Dann habe ich diese Gesetzmäßigkeit bemerkt. У меня пропадает часть моих финансов. Ein Teil von meinen Finanzen verschwindet. Просто вот какие-то счета приходят, какие-то аварии. Es какие-то... kommen irgendwelche Unfälle oder irgendwelche Rechnungen. Бизнес-кунде, один там Клиент меня бросил и так далее. Ein Geschäftspartner hat mich praktisch betrogen. Короче, бизнес идет на нет. Also, das Geschäft wird schlechter. Как я отдала, говорит, десятину на хорошие. Aber sobald ich den Zehnten für gute Werke gegeben habe, dann wächst mein Business. И она говорит всем своим этим кумпелям, друзьям. Und sie erzählt das allen ihren Kumpels, also ihren Freunden. Отдавайте все десятину на хорошие дела. Gebt alle eure Zehnten für gute Werke ab. Иначе у вас эти деньги пропадут в любом случае. Ansonsten wird dieses Geld auf jeden Fall bei euch verschwinden. Я слушаю такое. Und ich höre ihr so aufmerksam zu. Она Библию даже не читает. Sie liest nicht einmal die Bibel. А другой говорит. Und der andere sagt. Я понял, говорит. Ich habe verstanden, что если я буду благодарным, dass wenn ich dankbar sein за werde, то, что я имею, für das, was ich habe, сейчас, heute, и начинаю из этой благодарности давать людям, und fange an, aus dieser Dankbarkeit den Menschen zu spenden, то я, говорю, становлюсь богаче и богаче. Dann werde ich reicher und reicher. И он говорит, говорит об этом откровенно. YouTube. Und er spricht davon sehr aufrichtig auf YouTube. YouTube-Video, он говорит своем. Er spricht das in seinem YouTube-Video говорит, davon. Spenden macht reich. Er sagt, Spenden macht reich. Also, давай дает делает да. тебя богатым. Spenden macht reich. Он говорит, мне помогает все в жизни тогда. Er sagt, mir hilft dann alles in meinem Leben. Не знаю, говорит, Бог это или не Бог. Ich weiß nicht, ob das Gott ist oder Но nicht Gott. Все начинает помогать мне. Aber alles fängt mir an zu helfen. Вокруг меня все притягивается ко мне хорошее. Um mich herum wird alles vom Guten angezogen. Я могу рассказать кучу историй от этих вот бизнесменов. Ich kann euch eine Menge Geschichten erzählen von solchen Geschäftsmännern. Но одно, что важно. Aber eins ist wichtig. Библия. Die Bibel hat recht. Слово Божие всегда право. Das Wort Gottes ist immer echt und hat immer recht. Gib Gott immer eine große Ehre. Amen. Притягивай к себе благословение очками избытка. Ziehe deinen Segen mit den Augen und mit den Brillen des Überflusses an. Amen. Amen. Когда ты жертвуешь, когда ты даешь. Weißt du, wenn du opferst, wenn du gibst? Не потому, что мне это надо, вообще нет. Nicht, weil ich das brauche, überhaupt nicht. Nein. Надо, это, das brauchst du. Это церкви надо. Das braucht die Gemeinde. Это тебе надо. Und das brauchst du. Не мне вообще. Ich brauche das überhaupt nicht. Amen. Amen. Это чтобы просто кто-то знал. Das ist einfach zur Info. Но когда ты жертвуешь, aber wenn du opferst, wenn du gibst, ты говоришь тем самым, я богат. Du sagst damit aus, ich bin reich. Amen. Amen. Когда мы не даем, мы говорим, мы нищие. Wenn wir sagen, wir geben nichts, dann sind wir arm. Мы говорим, я не имею. Wir sagen, ich habe nichts. То есть мы говорим, я дам, когда буду иметь. Wir sagen dann, ich gebe dann, wenn ich habe. Когда-нибудь. Irgendwann einmal gebe ich das dann. Dann gebe ich das. И это как раз очки недостатка. Und genau das sind die Brillen des Mangels. Amen. Amen. А когда я даю? Aber wenn ich gebe, я сам себе подсознательно говорю. Dann sage ich mir selbst, zu mir selbst unbewusst. У меня все хорошо. Bei mir ist alles super. Я могу давать. Ich kann geben. Я богат. Ich bin reich. И когда подсознание твое это знает. Und wenn dein Unterbewusstsein das weiß. Unterbewusstsein. Когда это ты знаешь. Wenn это, du das weißt. Это начинает притягивать. Das fängt an, den Segen anzuziehen. И Бог дает свое благословение. Und Gott gibt seinen Segen von oben. Okay, Евреям 10 глава. Also Hebräer 10, 23 стих. Der Vers 23. Прошлое воскресенье я тоже это читал. Den letzten Sonntag habe ich das auch gelesen. Просто говорил, не читал. Ich habe das einfach gesagt, aber nicht gelesen. 23 стих. Der Vers 23. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Halleluja. Halleluja. Er ist treu. Он верен. Он верен. Er ist treu. И поэтому можешь держаться. Und deswegen kannst du dich festhalten. Скажи, держаться. Sag mit mir festhalten. Festhalten. Festhalten. О, мне нравится еще один стих. Und ich mag noch ein Vers. Евреям 6 глава. Hebräer 6. 17 стих. Der Vers 17. Мы прочитаем здесь три стиха сразу. Wir werden hier gleich drei Verse durchlesen. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, die wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben, wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Diese Hoffnung halten wir aber fest als einen sicheren und festeren Anker für die Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Okay, ja, ein bisschen чуть-чуть. Ich werde das ein bisschen euch erklären. Бог взял две вещи. Gott hat zwei Dinge genommen, чтобы дать нам гарантию. Um uns eine Garantie zu geben. Две, говорит, вещи, которые, ну, нельзя отвергнуть. Er sagt, das sind zwei Sachen, die man nicht ablehnen sollte. Это как мы люди тоже. Das sind so wie wir Menschen. Когда мы хотим что-то четко вот сказать человеку, обещать ему, да? Wenn wir etwas klar und deutlich einem Menschen sagen wollen und wollen ihm was versprechen. Люди говорят, клянусь. Die Menschen sagen, ich schwöre. Клянусь моей бабушкой. Ich schwöre auf meine Oma. Могилой кого-то там, не знаю. Oder святым таким-то. Oder durch einen Heiligen. Да. Клянусь, это означает все. Schwören heißt alles. Своей жизнью клянусь, говорят, ich schwöre an meinem Leben. Вот тогда они говорят, все. Dann ist das alles. Точка. Это точно ты можешь уверен. Also dann kannst du dir wirklich sicher sein. Это нельзя делать, между прочим. Das darf man übrigens nicht machen. Да, Библия говорит, übrigens. Не клянись вовсе. Die Bibel sagt, du sollst überhaupt nicht schwören. Не клянись вовсе. Du sollst überhaupt nicht schwören. Nicht schwören, okay? Nicht schwören. Обещать можно. Du kannst versprechen, nicht schwören. Aber nicht schwören. Это, das ist eine interessante Sache. Да. За эту заповедь тысячи солдат, христиан попали в стройбат в Советском Союзе. Also wegen diesem Gebot sind viele Soldaten, was ist Streibad? In der Sowjetunion. In der Sowjetunion in einen Kerker. Diese Bau. Diese Arbeitslager. Genau. In Arbeitslager gekommen. Arbeitsarmee такая. Oder Arbeitsarmee. Да, потому что они говорили, я не клянусь. Denn sie sagten, wir werden nicht schwören. А им надо было клясться Советскому Союзу. Aber sie sollten ein Eid, ein Schwur ablegen. А без клятвы их отправляли всех в стройбат. Und ohne Schwur wurden die alle in eine Arbeitsarmee geschickt. Мои братьев так сделали. Und so wurde das mit meinen Brüdern gemacht. И всех нормальных христиан, которые Und alle normale Christen, die da они waren. Они говорили, я не клянусь. Sie sagen, wir werden nicht schwören. Раз ты не клянешься, значит, мы на тебя не можем положиться. Давай. Also wenn du kein Schwur ablegst, dann können wir uns auf dich nicht verlassen, dann gehst du in die Arbeitslager. Да, и ты будешь там казармы строить. строить. Dann wirst du dort Kasernen bauen. Okay, это okay. Такая была участь у многих христиан. Das war ein Los von vielen Christen. Но смысл в том, что здесь Бог сам берет клятву. Aber der Sinn dahinter ist, dass Gott hier selbst einen Schwur ablegt, ein Eid. И знаешь, когда мы клянемся чем-то выше себя. Weißt du, wenn wir etwas schwören, dann schwören wir mit etwas, was höher ist als wir selbst. Но люди клянутся, говорят, сам святым таким-то я клянусь. So wie die Menschen sagen, ich schwöre an dem Heiligen. А Бог такой стоит и думает. Und Gott steht da und denkt sich, кем же мне поклясться? Mit was soll ich jetzt schwören? У него-то дилемма, понимаешь? Der hat so ein Dilemma in sich. Выше никого уже нету. Denn es gibt niemanden, der höher ist als никого er. Никого нету выше Бога. Es gibt niemanden, höher ist als Gott. А он хочет дать уверенность людям. Aber er möchte eine Sicherheit den Menschen geben. И он не знает уже, кем клясться, выше-то никого нету. Und er weiß nicht, durch was er schwören soll, denn es gibt niemanden höher als ihn. Но он говорит, aber er sagt, небо и земля пройдут, слова мои не пройдут. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben. Понимаешь? Verstehst du? То есть Бог свое слово поставил выше себя. Denn Gott hat sein Wort über sich selbst, höher als er selbst gestellt. Авторитет слова Божия, Autorität von Wort Gottes, выше, ist höher, чем авторитет Бога. Als Autorität Gottes. Hallo. Hallo. Вот это вот. Dieses имеет авторитет выше, чем Бог сам. Hat höhere Autorität als Gott selbst. Amen. Он говорит, небо и земля пройдут. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Слова мои не пройдут. Aber meine Worte werden niemals vergehen. Он поставил слово свое выше самого себя. Er hat sein Wort über sich selbst gestellt, höher als sich selbst. Да, даже выше любого имени. Sogar höher als jeder Name. Имени Иисуса. Auch über den Namen хотя Jesus. Хотя во имя Иисуса мы все творим, все Obwohl получаем. Wir im Namen Jesu alles tun und alles bekommen. А авторитет слова Божия выше имени Иисуса даже. Aber Autorität Gottes sogar höher als der Name von Jesus. Это для того, чтобы мы понимали, насколько ценно в глазах Божьих слово. Das ist dafür, dass wir verstehen, wie wertvoll das Wort Gottes in den Augen Gottes ist. Слово – это якорь. Das Wort ist wie ein Anker. Как будто это якорь, за который ты можешь зацепиться. Als ob das, das ist wie ein Anker, an dem или, du dich festhalten или kannst. Якорь, он держит корабль во время шторма, да? Oder der Anker, der in der Zeit des Sturms den Schiff festhält. И Библия – это отвес для всех откровений, отвес. So ein Maß. Also, und die Bibel ist das Maß für alles. Да, когда на стройке работаешь, там Maß есть. Wenn du auf der Baustelle arbeitest, dort wird alles gemessen. Да, там смотрят, как под каким углом, да. Dort wird geschaut, unter welchem Winkel was gebaut werden soll. Also, das Maß, der Maß. И вот этот отвес у нас есть в жизни. Und diesen Maß haben wir in unserem Leben. Люди говорят, я получил откровение. Die Menschen sagen, ich habe eine Offenbarung bekommen. Хорошо. Okay, gut. Смотрим Библию. Dann schauen wir mal in die Bibel rein. А со мной ангел говорил. Oh, mit mir hat ein Engel geredet. Хорошо. Окей. Давай проверим Библию. Lass uns mal durch die Bibel prüfen. Если твой ангел сказал тебе что-то, что не в Библии, wenn dein Engel zu dir gesagt hat, was nicht in der Bibel steht, пинка под зад этому ангелу. Dann gib ihm mal einen Tritt. Анафема, говорит Павел. Анафема, sagt der Paulus. Amen. Amen. Есть только один авторитет. Es gibt nur eine Autorität. Не какие-то там ангелы. Nicht irgendwelche Engel. Не какие-то там явления какие-то. Oder irgendwelche Erscheinungen. Все коту под хвост, если alles это противоречит Библии. Alles ist zum Katz, sondern Amen. Du sollst immer Слово, sich an das Wort Слово Gottes halten. Слово выше всего. Denn das ist höher als alles andere. И он сделал, Бог сделал нам великую услугу этим. Und Gott hat uns einen großen Gefallen getan damit. Который мы еще не совсем понимаем. Wo wir noch nicht so ganz begreifen. Als er diesen Fundament dir gegeben hat. Und er sagt, halte dich fest daran. Du sollst auf dem Fundament bauen. Und es wird immer stehen bleiben. Himmel und Erde werden vergehen. Aber das bleibt immer stehen. Amen. Und was für eine mächtige, große Überzeugung kann man denn haben? Bei dir und bei mir. Und der Autor von diesem Brief sagt uns, dass diese Hoffnung wie ein Anker ist. Das ist nicht ungefährlich. Ungefährlich, да. Ungefährlich. И крепкий. Und fest. Мощный. Und stark und mächtig. И дальше он входит во внутреннейшее за завесу. Und weiter geht hinter dem Vorhang im Heiligtum. Он туда, в небеса заходит, этот якорь. Dieser Anker, der reicht bis zum Heiligtum im Himmel. Там, у престола Бога, он зацепился, этот якорь. Dort am Thron Gottes ist dort er verankert. Апостол здесь использует эту картину в кораблекрушении, да? Апостол gebrauchte dieses Bild von Schiffsbruch. Ja, когда корабль начинает попадать в шторм, wo ein Schiff in einen Sturm gerät. Если есть якорь, und wenn man Anker hat, зацепился, все, тебя уже dann hast du dich irgendwo festgehalten und dann ist okay alles. Да, да, dann ist alles okay mit dir. И вот эта надежда есть у нас. Und diese Hoffnung haben wir. Наша надежда не способна умереть. Unsere Hoffnung ist nicht, kann nicht sterben. Zu sterben. Наша надежда, еще раз, не способна умереть. Unsere Hoffnung ist unfähig zu sterben. Она вечно живая. Sie ist ewiglich und lebendig. Апостол Петр говорит это. Апостол Петрус sagt das. Он возродил нас к упованию живому. Er hat uns zur Welt gebracht, zu einer lebendigen Hoffnung. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Слышь, это слово упование. Dieses Wort Hoffnung, это высшая степень надежды. Das ist die höchste Ebene der Hoffnung. Да, по-немецки оно просто Hoffnung. Но у нас упование — это высшая степень надежды. Also die Hoffnung, der Vertrauen an Gott ist die höchste Form der Hoffnung. Да, в другом месте говорит, Христос — надежда ваша. In der anderen Bibelstelle sagt er, das ist, der Christus ist eure Hoffnung. Господь, спасибо. Danke dir, Herr. Я не могу спокойно об этом говорить. Ich kann nicht ruhig davon sprechen. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спасибо, Бог. Danke, Gott. Какая великая надежда. Was für eine Riesenhoffnung haben еще wir. Еще одно место. Und noch eine Bibelstelle. Мой, так мне нравится это. Das gefällt mir so sehr. Здесь написано, надежда не постыжает. Die Hoffnung geht nicht ins Leere. Она никогда тебя не постыдит. Sie wird dich niemals beschämen. И Римлянам 5:6, давай мы прочитаем это. Lass uns mal das lesen in Römer 5:6. Да, давай прочитаем полностью. Lass uns das komplett lesen. Ой, какое замечательное слово. Das ist so ein wundervolles Wort. Halleluja. Halleluja, Господь. Römer 5:6. Давай это выучим наизусть. Lass uns das mal auswendig lernen. Да, Римлянам 5:6, да? Ja, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Нет. Давай посмотрим. 5:5 или 5:6? 5:6. Ah, das ist 5:5. 5:5, sorry. 5:5. Sorry. Genau. Давай. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Смотри, почему надежда не постыжает? Schau her, warum ist, lässt sich die Hoffnung nicht zu Schanden werden? Надежда, наша. Also unsere Hoffnung. Я подчеркиваю, наша надежда. Ich unterstreiche unsere Hoffnung. Там в мире надежда постыжает. Also dort in der Welt lässt die Hoffnung zu Schanden kommen. Sie stirbt dort. Aber hier stirbt sie niemals. Und wird niemals zu Schanden kommen. Почему? Wieso? Здесь написано. Steht es ja geschrieben. Потому что. Denn. Скажи, потому что. Sag mit mir, denn. Любовь Божия. Die Liebe Gottes. Излилась. Ist ausgegossen сердца, in unsere Herzen наши, Духом Святым, durch den Heiligen Geist, данным нам. Der uns gegeben worden ist. Я могу представить, вот когда апостол Павел написал, ich kann mir vorstellen, als der Apostel Paulus das geschrieben hat, он не писал так, что бы еще умного написать. Er hat nicht so geschrieben, was soll ich jetzt noch Kluges schreiben? И такой сидит. Und dann so überlegt er sich und sitzt da. Hoffnung lässt nicht zu Schanden, wird nicht ins Leere gehen. Ich denke, als Apostel Paulus das geschrieben hat, er hat gesagt, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden kommen. Dann steht er auf und läuft noch eine Runde. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ich glaube, dass er dort gesprungen ist vor Freude. Denn solche Dinge kann man nicht einfach so ruhig aussprechen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Jeden Morgen sage ich Papa. Бум, надежда сразу такая. Und pow, die Hoffnung kommt gleich. Очки сразу прилетели такие, очки избытка. Бам-бам. Und dann kommen gleich diese Brille des Überflusses. Пумс, и оделись уже. Und die ziehen sich selber automatisch an dir auf. И ты понимаешь, у тебя огромное преимущество. Und du begreifst, dass du ein großes Vorrecht hast. Огромнейшее преимущество. Du hast ein Riesenvorrecht. Друзья, вот это время. Und Gewinn. Оно поэтому так ценно. Meine Freunde, diese Zeit ist deswegen so wertvoll. Как раз это вся корона. Mit dieser Corona. Все на бизнес. Mit was? Бизнес там вниз идет у людей. Also manche verlieren ihr Geschäft. Будет еще хуже, друзья. Es wird noch schlimmer, meine Freunde. А? Ja. Хорошая новость, да? Gute Nachricht, oder? Иисус говорит, когда вы видите это, Jesus hat gesagt, wenn ihr das sehen werdet, поднимите глаза ваши, dann hebt eure Augen, восклонитесь, und bet, und, поднимите глаза, ihr sollt eure Augen aufmachen und nach oben schauen. Справляешься с переводом наверху, да? Schaffst du mit der Übersetzung oben? А люди наоборот вот так. Aber die Menschen sind umgekehrt, die schauen nach unten. Ja, говорит, поднимите голову. Aber er sagt, ihr sollt eure Augen nach oben strecken. Подними голову. Du sollst deinen Kopf nach oben Надежда strecken. Не постыжает. Hoffnung lässt nicht Надежда zu Schanden kommen. Постыжает. Denn Hoffnung lässt sich geht nicht ins Leere. Иисус говорит, это начало болезни. Jesus hat gesagt, es ist der Anfang, der Beginn der Krankheit. Да не просто Krankheit, там Wehen. Elend. Да, Wehen написано. Das sind Wehen. Das ist der Beginn der Wehen. Начало схваток. Genau, das ist der Beginn der Wehen. Когда у женщины схватки. Wenn die Frau Wehen hat. Они учащаются. Und sie werden häufiger. И сильнее становятся. Und sie werden stärker. В конце. Am Schluss. Понимаешь? Verstehst du? В начале это просто такие вот. Also zu Beginn ist das nur einfach kleine Wehen. Да, und dann sind sie stärker und häufiger. Stärker und häufiger. Stärker und häufiger. Jesus, говорит, Jesus spricht das über die Erde. Und solche Unruhen, solche Sorgen werden auf der Erde so sein. Jetzt ist es noch so, alle sind aufgewacht. Дальше. Und dann wird weitergehen und häufiger und stärker. Und die Menschen werden vor Angst umgehen, umkommen und vor Erwartung von Elend. Das ist das nächste Mal. Okay. Aber wir haben ein großes Vorrecht vor den Menschen, die in der Welt leben. Того, das ist dafür, damit wir es wertschätzen. Damit wir unseren Glauben свою einschätzen. Unsere Hoffnung. Dass du das wertschätzt. Je mehr diese Dunkelheit eintritt, desto mehr wird diese Wahrheit hervortreten. Desto wertvoller wird der Glaube sein, meine Freunde. Desto mehr werden die Menschen neidisch sein auf dich. Auf deinen Glauben neidisch sein. Auf deine Hoffnung. Desto mehr Menschen werden da sein, die mehr von deiner Hoffnung haben wollen. Wenn du das demonstrieren wirst, dann werden die Menschen das wollen. Und das ist das Positive an jeder Krise. Wir freuen uns nicht daran, dass jemandem schlecht geht. Um Gottes Willen. Никогда. Niemals. Wir freuen uns daran, dass die Menschen, dass andere Menschen das schätzen werden, an das, was wir geglaubt haben in der Zeit, wo alles gut war. Und jetzt, wo es schlecht geworden ist, werden die Menschen mehr in dir sehen, was sie selbst nicht haben. Und wenn sie das sehen werden, dann werden sie dir nachfolgen. Sie werden dir nachrennen und sagen, wo gibt es das, was du hast? Wo gibt es? Wo wird diese Freude ausgegeben? Wo wird diese Überzeugung und Sicherheit gegeben? Amen! Amen! И тогда они придут куда? Dann werden sie wohin kommen? К Иисусу. Zu Jesus. За тобой. Sie werden nach dir kommen, вот zu Jesus. Позитив любого кризиса. Und das ist das Positive an jeder Krise. Amen. Amen. Наша вера живая. Denn unser Glaube ist lebendig. Потому что Дух Святой стоит за ней. Weil der Heilige Geist steht hinter ihr. Можно еще раз этот текст? Kann man nochmal diesen Text einblenden? Надежда живая. Denn die Hoffnung ist lebendig. Потому что за ней есть Дух Святой. Denn hinter ihr steht der Heilige Geist. Здесь секрет вот в этом вот. Heilige Geist. Das ist das Geheimnis darin, dass der Heilige Geist dahinter steht. Надежда живая. Und die Hoffnung ist deswegen lebendig. Потому что Дух Святой живой здесь. Weil der Heilige Geist, der in uns lebt, Amen. Da ist. Вера живая. Der lebendige Glaube, weil der Heilige Geist hier lebendig ist. Halleluja! Halleluja. Вот из-за этого оно у нас все живое. Deswegen ist alles in uns lebendig. Слово Божие живое. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Почему? Wieso? А это буква. Das ist doch ein Buchstabe. Буква. Das ist doch ein Buchstabe. Бумага. Das ist ein Papier. Да. Ja. Но она живая. Aber живая. Es ist lebendig. Живая. Es ist lebendig. Наполеон говорил. Napoleon hat mal gesagt. Bonaparte, Napoleon, да? Der Bonaparte, Napoleon. Говорит, Библия. Er sagt die Bibel, dass es ein lebendiges Wesen. Jeder, der ihr widersteht, wird von ihr besiegt werden. Bonaparte. Das ist der Napoleon. Woher wusstest du das? Der große, mächtige Herrführer. Er sagt, du sollst nicht gegen die Bibel kämpfen. Denn das ist ein lebendiges Wesen. Und Hebräer 4 sagt uns, dass es, das Wort ist wirksam und lebendig. Und das ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Kannst du dich erinnern an Willi von dem letzten Gottesdienst? Wo er in die Kammer gelangt ist und sagte, Gott, du wirst jetzt mich kennenlernen, du wirst jetzt wissen, wer ich bin. Ich zeige dir, wer ich bin. Und hat diese Bibel genommen und fing an, die abzurauchen. Eine Seite nach der anderen. Siehst du Gott? Deine Bibel. Und ich rauche sie. Ich rauche sie und nichts passiert mit mir. Kein Blitz ist mir eingeschlagen. Wo bist du, Gott? Und so hat er geraucht. Bis zwei einfache Phrasen. Nur ganz einfache zwei Phrasen. Ihr seid das Salz der Erde. Und plötzlich leuchtete seine Lampe auf. Ihr seid das Licht der Erde. Und noch eine Leuchte ging an. Und plötzlich hat diese Bibel ihn besiegt. Weißt du, der Herr ist langmütig. Er ist sehr geduldig. Und er hat ihn sich so angeschaut. Ja. Wir warten noch ein wenig ab. Zwei Phrasen. Und dann kam der Sieg einfach so. Das Leben hat sich vollkommen geändert. Von einem absolut dämonisierten Menschen. 148 Straftaten. 3 Morde. Einige Banküberfälle. Такого уже никто не исправит. Also normalerweise kann niemand so einen Menschen ändern. Nur der Grab kann ihn ändern. Aber nein, nur zwei Phrasen, hinter denen der Heilige Geist steht. Und das war's. Und das Leben verändert sich komplett. Noch die letzte Sache und dann werden wir beten. Seid ihr hier? Seid ihr hier? Also für dieses Buch in Sowjetunion hat man 25 Jahre Haft bekommen. Wenn du zu Hause sie hast, dann wirst du ins Gefängnis geschmissen. Und manchmal hat jemand auch 25 Jahre bekommen. Es ist doch nur ein Buch. Das ist doch ein Buch, das ich lese. Wo ist das Problem? Aber in Deutschland, verstehst du, 3 Morde, 148 Straftaten, 14 Jahre Gefängnisstrafe. Maximum. Aber dort hast du nur einfach ein Buch. 25 Jahre wirst du reingeschmissen ins Gefängnis. Wofür? Weißt du, die Kommunisten haben diese Kraft gekannt. Die wussten über die Kraft von diesem Buch mehr. Mehr als du und ich. Denn die Bibel ist eine Quelle von dem gesunden Verstand. Sie schenkt dir Freiheit. Und sie zerstört jegliche Diktatur. Die islamische Diktatur. Die kommunistische Diktatur. Deswegen haben alle Diktaturen bis jetzt Angst gehabt vor der Bibel. Amen. Und die Bibel heutzutage für uns ist eine Quelle der Hoffnung. Quelle der Freude. Alleine wenn du liest, ich kann alles im Jesus Christus, der mich stärkt. Und das war's. Und das war's. Und schon kann ich jeden Tag, den ganzen Tag springen. Halleluja. Halleluja.